Es ist 18 Uhr. Hellweg Radio. Die Nachrichten. Mit Michael Bohm. Schönen guten Abend. Aus dem Gazastreifen kommen wieder Meldungen über schwere Verbrechen. Die israelische Armee soll mehr als 100 Menschen getötet haben, die in Gaza auf Hilfsgüter gewartet haben. Das melden die von der Hamas geführten Behörden. Weitere 760 Menschen seien dabei verletzt worden. In Israel wird den Meldungen nicht direkt widersprochen. Die Soldaten hätten sich von der wartenden Menge bedroht gefühlt, heißt es. Viele Menschen hätten sich um die Lastwagen mit Hilfsgütern gedrängt, um sie zu plündern. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Bei der Bahn drohen neue Streiks. Die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer sind wieder gescheitert. Die Gewerkschaft habe die Gespräche heute abgebrochen, teilte die Bahn mit. Clemens Kutter die Einzelheiten. Damit könnte bei der Bahn ein neuer Streik drohen. Verhakt hatten sich GDL und Bahn unter anderem beim Thema 35-Stunden-Woche. Die Gewerkschaft pocht darauf. Nein, heißt es bei der Bahn, denn dafür bräuchte es mehrere tausend neue Mitarbeiter. Auch die beiden Moderatoren, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther und Ex-Innenminister Thomas de Maizière, konnten nicht vermitteln. Tröstlich, bis einschließlich Sonntag soll es keinen neuen Streik bei der Bahn geben. Bis dahin gilt eine Friedenspflicht. Nach dem Angriff auf zwei Kinder in Duisburg-Marxloh ist der mutmaßliche Täter jetzt in Untersuchungshaft. Dem 21-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Er soll die beiden Grundschüler mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Warum, das ist noch unklar. Der Vater des mutmaßlichen Täters soll seinen Sohn nach der Tat so lange festgehalten haben, bis die Polizei kam. Wenn Italien andere Schüler oder Lehrer angreift, der soll mit einer Strafe von bis zu 10.000 Euro rechnen müssen. Das hat die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni im Parlament beantragt. Außerdem soll an Grund- und Mittelschulen ein generelles Handyverbot eingeführt werden. Eltern- und Lehrergewerkschaften kritisieren seit langem, dass es an italienischen Schulen immer aggressiver zugeht. Profifußballer Paul Pogba ist für 4 Jahre gesperrt worden. Das zuständige Sportgericht in Italien hat es heute entschieden. Hintergrund ist das nachgewiesene Doping beim Spieler von Juventus Turin. Aus Italien berichtet Claudia Wächter. Doping, Höchststrafe für Pogba, und der will nun dagegen Einspruch einlegen. Doch ob er aus der Nummer wieder rauskommt, ist fraglich. Im Herbst wurde er hier positiv auf Testosteron getestet und auch die B-Probe später rettete ihn nicht. Auch wenn er sich verteidigte, das war keine Absicht, er habe nur ein Nahrungsergänzungsmittel genommen. Sein Arbeitgeber hier, Erstligist Juve, hatte eine Stange Geld für Pogba hingeblättert. Doch der saß meistens nur auf der Bank. Und soweit die Nachrichten mit Michael Pohm. Das Wetter. Viele Wolken heute Abend, am Niederrhein kann es auch mal regnen. Es ist sehr mild, Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad. In der Nacht geht es runter auf 7 bis 4 Grad, morgen dann wechselnd bewölkt. Westlich des Rheins lockert es auch mal auf, bei 9 bis 13 Grad. NRW Verkehr. Hier steht ihr mindestens 20 Minuten. Die A1 Dortmund Richtung Euskirchen zwischen Köln-Niel und Köln-Löwenich 11 Kilometer, knappe halbe Stunde. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Feldheim und Porta Westfalica 3 Kilometer plus 20. A3 Frankfurt Richtung Oberhausen zwischen Königsforst und Köln-Dellbrück 6 Kilometer, hier auch 20 Minuten länger. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Leverkusen-Opladen und Köln-Dellbrück 8 Kilometer, gute 20 Minuten plus. Und die A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund zwischen Duisburg-Neumühl und Bottrop-Süd 5 Kilometer, hier auch gute 20 Minuten länger. Kommt gut an. Hellweg Radio am Abend. Mit Claudia Löhr. Guten Abend. Das ist also dieser Tag, den wir nur alle 4 Jahre haben. Also meiner verlief bisher relativ unspektakulär, aber wer weiß, was alles noch kommt. Tollen Donnerstagabend euch. 3 Hits am Stück hätte ich jetzt mal für euch. Die neue von Felix Jähn und Leonie, Juli. Und hier sind Klock Klock. Guten Abend. Haven't heard back in a couple of days. I'm in my bed and texting you, hey, can I come over? Oh baby, is it over? When the bar's about to close and the loneliness unfolds, without you tonight, I'ma lose my mind on my way back home. You can turn these empty streets into somewhere worth to be, but you're out of sight and the bottom line is, I know it's you. Ain't nobody I can love like that. I know it's say

Zwischen die Finger gekriegt hat, mein lieber Scholli. Nicht wieder zu erkennen. Neu bei uns im besten Mix Waking Up. Der beste Mix Spezial. Die 80er Live. Also wenn ihr auf 80er Jahre Musik steht, dann kommt ihr an dieser Party definitiv nicht vorbei. Größer und fetter geht nicht. Die 80er Live am 23. März in Gelsenkirchen. Das sind noch gut 3 Wochen. Und da wird definitiv die ganze Arena auf Schalke toben. Wir haben sie wirklich alle auf der Bühne, alle Stars, mit denen wir groß geworden sind. Boy George zum Beispiel von Culture Club ist dabei, Alphaville, Samantha Fox, also das Line-Up ist wirklich, wirklich Hut ab. Nachmittags geht's los mit der Party, bis tief in die Nacht wird gefeiert und Tickets könnt ihr jetzt schon in aller Ruhe kaufen, gibt's auf 80er-live.de. Und hier haben in den 80ern natürlich auch diesen Riesenhit hier gelandet, hier Starship, We Built This City. Hellweg Radio. Hellweg Radio. Der beste Mix Spezial, die 80er Live. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart. Let Radio. So klingt zu Hause. Baby, we've been on our own. When the night's getting cold, I find you. The city is amazing. I'm tripping on my face. There's one thing I'ma say right to you. I've been chasing a feeling. Just something to believe in. You know that I can't stop till I get to where you are. Get to where you are. When I fall into your arms. To get back on my feet. Goddamn, you woke up the ghost in me. And now I need a minute to breathe. Cause I'm losing my self-control. Ooh. That's right, I'm wearing my heart on my sleeve. That don't mean that I want it to bleed. But I'm walking down your road. I'm rolling by the river, trying to get back on my feet. And you still cut me deep, and I'm on my knees. And I'm rolling by the river, trying to get back on my feet. You still cut me deep, I can't get no sleep. And I'm rolling by the river, trying to get back on my feet. You still cut me deep, cause I'm silence comes and goes. Was it something that I said that let you get inside your head, that made you want me, that made you cold? Still cut me deep, I can't get no sleep, and I'm rolling

7. Hellweg Radio. Die Nachrichten. Mit Denise Rüscher. Schönen guten Abend. Bei der Bahn drohen neue Streiks. Die Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL sind gescheitert. Die GDL habe die Verhandlungen abgebrochen, teilte die Bahn mit. Die italienische Regierung will Angriffe auf Lehrer und Mitschüler an den Schulen im Land härter bestrafen. Ein Antrag sieht Geldstrafen von bis zu 10.000 Euro vor. Um die Verhältnisse an den Schulen zu verbessern, ist auch ein generelles Handyverbot geplant. Und jetzt die Nachrichten für den Kreis Soest. Es ist vielleicht das wichtigste Straßenprojekt im Kreis Soest aktuell. Der Neubau der maroden Margaretenseebrücke, der B55 in Lippstadt. Aktuell macht sie wichtige Fortschritte. Die Behelfsbrücke, über die der Verkehr der B55 während des Neubaus umgeleitet wird, ist bald fertig. Wenn alles klappt, rollt der Verkehr ab dem 13. März über die Behelfsbrücke. Generell liegt Straßen-NRW derzeit nach eigenen Angaben gut im Zeitplan. Geplant ist, dass der Neubau der Margaretenseebrücke im Herbst nächsten Jahres fertig wird. Ganz so harmonisch wie in den sozialen Medien gerne mal dargestellt, ist das echte Familienleben selten. Schreiende Babys, entkräftete Eltern, genervte Teenager, das kennen viele. Die Stadt Lippstadt möchte zeigen, wo es welche Unterstützungsangebote gibt. Am Sonntag findet die Neuauflage der Elternmesse Family statt, sagt Kerstin Werner von der Stadt Lippstadt. Wir haben das Portfolio an Angeboten eigentlich so von 0 bis ungefähr Eintritt in die Grundschule. Es gibt den Bereich Spiel, Spaß und Bewegung. Da sind auch die Sportvereine zum Teil mit drin. Wir haben den Bereich Kultur und Begegnung, wo auch der Jugendmigrationsdienst dabei ist. Wir haben den Behördendschungel, zum Beispiel der Teil des Familienzuschlages oder welchen Anspruch auf Wohngeld habe ich denn überhaupt? Das sind ja auch Fragen, die für Familien immer wieder von Bedeutung sind. Der Eintritt zur Messe am Sonntag in der städtischen Gesamtschule ist frei. Die Arbeitslosigkeit ist im Kreis Soest im Februar leicht gestiegen, aber insgesamt ist der Arbeitsmarkt bei uns aktuell stabil. Die Arbeitsagentur Meschede Soest hat ihre Zahlen für den abgelaufenen Monat vorgelegt. Franzi Reinl aus der Hellweg-Radio-Redaktion hat mehr Infos. Auch wenn im Februar im Kreis Soest 82 Menschen mehr arbeitslos gemeldet waren als noch im Januar, gibt es auch positive Signale vom Arbeitsmarkt. So wurden der Arbeitsagentur im Kreis Soest in diesem Monat mehr als 500 neue offene Arbeitsstellen von den Unternehmen gemeldet. Das sind mehr als doppelt so viele neu gemeldete Stellen wie noch vor einem Monat. Im gesamten Agenturbezirk, dazu gehört neben dem Kreis Soest auch der Hochsauerlandkreis, würden zum Beispiel für Land-, Forst- und Gartenbauberufe Arbeitskräfte gesucht. Auch im Einzelhandel und in der Baubranche wurden zuletzt mehr neue Stellen gemeldet. Und soweit die Nachrichten mit Denise Rüscher. Das Hellweg-Radio-Wetter, ein trockener, milder Abend bei uns im Kreis Soest, aktuell noch um 8 Grad. Morgen dann höchstens 12 Grad im Kreis Soest, dazu etwas bewölkter als heute. Der schnellste Verkehrsservice zwischen Lippe und Möhne. Vorsicht bitte auf der A1 Münster-Dortmund in Höhe vom Kreuz Dortmund-Unna. In beiden Richtungen Gefahr durch Fußgänger auf der Fahrbahn. A1 Münster-Dortmund im Kreuz Dortmund-Unna. In beiden Richtungen Gefahr durch Fußgänger auf der Fahrbahn. Immer gut unterwegs mit Autoweber in Beckum. Der führende Händler für Audi-Sportmodelle mit der großen Auswahl an Audi-Neuwagen und Gebrauchtwagen. Hellweg Radio am Abend. Don't look back in anger. Neue Single von Taylor Swift habe ich gleich für euch. Die weiß auch einfach, was ich gehört, die Frau, ne? Die weiß, du musst dich auch einfach mal für deinen Liebsten an den Herd stellen. So, gebacken hat sie jetzt für das NFL-Team ihres Lovers, Travis Kelce, für die Chiefs, selbstgemachte Pop-Tarts gab's. Siehst du? Ich wusste es. Es ist einfach eine von uns, diese Taylor Swift. Is it over now, hört ihr jetzt. Neu bei uns im besten Mix. Wir spielen die Hits im besten Mix. Schönen Feierabend euch, Claudia Löhr hier. Once the flight had flown with the wilt of the rose I slept all alone but you still wouldn't go. Let's fast forward to 300, take out copies later. I see your profile and your smile on unsuspecting waiters. You dream of my mouth before it called you a lying traitor. You search in every maiden's bed for something greater. Baby, was it over when she laid down on your couch? Was it over when he unbuttoned my blouse? Come here, I whispered in your ear in your dream as you passed out. Baby, was it over then? on a boat. Your new girl is my clone. And did you think I didn't see there were flashing lights? At least I had the decency to keep my nights out of sight. Only rumors about my hips and thighs and my whispered sighs. Oh Lord, I think about jumping off a very tall somethings just to see you come running and say the one thing I've been wanting. But no, let's fast forward to 300 awkward blind dates later. If she's got blue eyes, I will surmise that she'll probably date her. You dream of my mouth before it called you a lying traitor. You search in every model's bed for something greater, baby. Was it over when she laid down on your couch? Was it over when he unbuttoned my blouse? Come here, I whispered in your ear in your dream as you passed out, baby. Was it over then? And is it over now? Flashing lights, at least I had the decency to keep my nights out of sight. Only rumbles by my hips and thighs and I whispered sighs. Oh Lord, I think about jumping off a fairy tale somethings just to see you come running, running and say the one thing I've been wanting. But no.

Hellwegradio. Unser Live-Programm, unsere Podcasts und unsere Musikstreams. Von Rock bis Deutschpop. Mit einem Klick zu eurem Lieblingschannel. Im Web, der App und über euren Smart Speaker. Jetzt einschalten und mehr als 15 Channels entdecken. hellwegradio.de. Around, ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, life. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Genießen Sie Ihre neuen Polstermöbel von Hardegg. Ob Sofas, Garnituren, Wohnlandschaften oder Boxspringbetten. Freuen Sie sich auf exklusive Marken wie Mustering, Mondo und mehr. Jetzt im Aktionszeitraum bis zu 48 Monate die kostenlose 0% Sonderfinanzierung nutzen. Mehr bei Hardegg und auf hardegg.de. Erfahre ausgezeichnete Elektromobilität, die zu dir passt. Bei den Hyundai Frühlingswochen. Sichere dir 7.000 Euro Umweltprämie sowie weitere attraktive Konditionen für die Hyundai Topmodelle. Nur für kurze Zeit und nur bei teilnehmenden Hyundai-Partnern. Erfahre Hyundai. Wayfair kann das Ende deiner Lieblingsserie nicht ändern. Aber wir können dir ein bequemes Sofa bieten, um sie immer wieder anzuschauen. Auf wayfair.de findest du während unseres Super Sales vom 26. Februar bis zum 4. März alles für dein Zuhause um bis zu 60% reduziert. Jetzt shoppen auf wayfair.de. Hey, einen Cheeseburger bitte. Und einen Chickenburger. Und mittlere Pommes. Und eine mittlere Cola. Und 5,99 bitte. Geht immer. Das neue McSmart-Menü. Nur bei McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung in teilnehmenden Restaurants. Roller präsentiert die Highlights der Woche zum Sparen. Spare jetzt bis zu 20% auf Möbel, schon ab 125 Euro Einkaufswert. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Alle Infos im Markt, online und in der Roller-App. Rewe, über 300 Angebote jede Woche im Markt, im Web und in der Rewe. Zum Beispiel Philadelphia verschiedene Sorten. Die 175 Gramm Packung nur 99 Cent. Mit der Rewe-App nur 88 Cent. Und zum Sensationspreis Rewe beste Wahl Mandarinen. Klasse 1, je 750 Gramm Netz für nur 1,99 Euro. Rewe, dein Markt. Hey Vodafone, habt ihr schon das neue Samsung Galaxy S24? Klar, das erste Smartphone mit Galaxy AI. Jetzt für nur 1 Euro. Cool. Ja, so sparst du garantiert 298 Euro. Und zusätzlich erhältst du dauerhaft 200 GB Datenvolumen. Wow. Passt? Deal. Hol dir jetzt das neue Samsung Galaxy S24 für nur 1 Euro. Spare garantiert 298 Euro. Nur noch bis zum 13. März. Nur bei Vodafone. Vom Kleingedruckten bis zur Kinoleinwand. Sieh alle Details nah oder fern. Mit deiner individuellen Gleitsichtbrille von Fielmann. Schon ab 69 Euro. Buche jetzt einen Termin auf fielmann.de/termine. Deine Brille? Fielmann. Die 80er live. Wir feiern mit euch die größte 80er-Party der Welt. Mit Alphaville, Samantha Fox, Boy George, ABC, Paul Young. Und als Special Guest Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood. Samstag, 23. März in der Veltins Arena auf Schalke. Die 80er live. Präsentiert von uns, dem NRW-Lokalradio. Jetzt Tickets sichern auf 80er-live.de. Hier gibt's den Soundtrack für euren Feierabend. Hellweg Radio. Hellweg Radio. Wir spielen die Hits im besten Mix. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Can't be right. I told you that I never would. I told you I'd change.